fett ist der Schritt, fett ist der Tritt. Die Braune im Arm hat von jedem heute gefällt und ist das Schönste auf der Welt.